Kundgabe 1808. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.02.1941. Geistige Not. Verantwortungsgefühl. Harte Mahnungen. Wie unverantwortlich handeln die Menschen ihrer Seele gegenüber, so sie sich der rechten Erkenntnis verschließen und jede ihnen zugesendete Hilfe abweisen. Es ist jede Mahnung und Warnung vergeblich. Sie legen ihrem Leben zu wenig Bedeutung bei und haben auch kein Verantwortungsgefühl. Und doch ist Gott in seiner Langmut und Geduld immer wieder bemüht, sie zum rechten Denken zu erziehen. Doch sie erkennen dies nicht. Und je hartnäckiger sie sich seinem Wort verschließen, desto dicker wird die Umhüllung der Seele. Und es gehören sehr starke Erschütterungen dazu, dass diese Hüllen bersten und die Seele frei wird. Die geistige Not ist weit größer, als der einzelne Mensch es zu erkennen vermag. Selten nur ist ein gläubiger Mensch dabei, wo mehrere versammelt sind, und es wird dieser Gläubige verlacht, wo er gehört werden sollte. Selten nur dringt das göttliche Wort ein in die Herzen der Menschen. Denn die Welt will etwas anderes hören. Sie will weltlich unterhalten werden. Sie will sich zerstreuen und erfreuen an irdischen Reden. Sie will keine Belehrungen und keine Hinweise auf den Leibestod. Sie verlangt nur zu leben, das heißt, das Erdenleben auszunützen und zu genießen. Und dazu sind ihr die göttlichen Worte ein Hindernis. Sie hemmen den Drang nach dem irdischen Leben. Sie hemmen den Freudentaumel und beschneiden den irdischen Genuss. Je beschränkter die Menschen sind, desto schwerer ist ihnen das göttliche Wirken zu erklären. Denn dann haben sie für geistiges Erleben kein Verständnis. Und sie suchen nun, das mangelnde Verständnis mit erhöhtem Weltverlangen auszugleichen. Denn sie empfinden das ihnen Unverständliche nur als Druck und Belastung und wollen dem entgehen, indem sie der Welt nun erst recht huldigen. Und ohne den Willen zum Erkennen der Wahrheit kann diese ihnen nicht geboten werden. Und wird sie ihnen geboten, dann verstehen sie es nicht, weil sie den Willen dazu nicht haben und das Verlangen nach Gott nur schwach in ihnen entwickelt ist. Und daher muss Gott ihnen andere Mahner senden, die alles Verlangen nach weltlichen Genüssen in ihnen verstummen lassen. Er muss sie härter anfassen, weil sie der linden Berührungen nicht achten, weil sie die Nähe Gottes nicht spüren, so er sich ihnen kundtut. Und so wird der Menschheit ein immer härteres Los auferlegt, und sie wird unter dem Druck schmachten müssen und in der Welt und ihren vermeintlichen Freuden keine Entschädigung finden. Das Leben wird so schwer zu tragen sein, dass der wahre Trost nur zu finden sein wird bei Gott, in seinem Wort, das seine Liebe und Barmherzigkeit jedem verheißt, der sich ihm zuwendet und die Welt dahingibt. Amen.